catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. You already are. Ciao a tutti e a tutte, benvenuti e benvenute alla terza trasmissione di Senza Frontiere, ospitata da Radio Wombat. In questa terza trasmissione ci occuperemo di un tema a noi caro, la gentrificazione. Che cos'è questa gentrificazione? Come opera? È più che altro un esempio molto interessante che ci viene da un paese estero, in questo caso la Germania, e dalla sua capitale, da Berlino, che nel corso degli ultimi 20 anni ha subito un mostruoso processo di gentrificazione. Abbiamo avuto la fortuna di avere una cara amica che si è trasferita e che in questo momento vive e lavora a Berlino e che periodicamente ci farà da corrispondente dalla Germania raccontandoci storie, contestazioni e un po' quello che succede appunto oltre Alpe. Siamo sicuri che lei vi chiarirà molto le idee su quello che sta succedendo a Berlino attraverso una storia veramente bella e curiosa, un esempio di quello che potrebbe succedere in un qualsiasi quartiere popolare delle nostre città italiane. Buon ascolto e a dopo. Buongiorno a tutti e benvenuti al primo appuntamento con One Grenze, l'approfondimento tedesco di Senza Frontiere. Come tema del primo appuntamento ci è sembrato importante parlare di gentrificazione, che, leggendo direttamente da Wikipedia, indica l'insieme dei cambiamenti urbanistici e socioculturali di un'area urbana tradizionalmente popolare o abitata da classe operaia risultanti dall'acquisto di immobili da parte della popolazione benestante. Abbiamo scelto questo tema perché è un argomento di respiro internazionale che stiamo vivendo a Firenze e che anche qua a Berlino è centrale nel dibattito politico, tanto che è stato l'argomento principale delle ultime elezioni tenutesi nella capitale tedesca, le elezioni del 2017, e che hanno visto un rifiuto da parte della popolazione a questo processo. Infatti il partito della Merkel, il CDU, ha perso molti voti e al contrario è stato acquistato consenso elettorale dai partiti di sinistra, soprattutto dai Die Linke, che è la sinistra più radicale rispetto all'SPD, che si è collocata come seconda forza politica nella città. E all'interno di questo tema ci sembra importante raccontare la storia di Riegerstrasse, Riegerstrasse 94, una casa occupata all'interno del quartiere di Friedrichshain. Friedrichshain è un quartiere appartenente alla Germania dell'Est, sempre stato un quartiere popolare, e siamo andati lo scorso sabato a una manifestazione contro la costruzione degli appartamenti di lusso e sono state dette molte cose interessanti. Innanzitutto un piccolo riassunto della storia del quartiere. Molte delle persone che lavoravano nel grande complesso industriale a nord del cimitero di Edenauerstrasse abitavano qua, in questo quartiere. Quindi possiamo dire che già nel XX secolo e ai tempi del Kaiser questa era una zona abitata dalla classe operaia, una zona che era impressa della cultura promossa dal Partito Socialdemocratico, che in quel periodo prometteva alla classe lavoratrice una rivoluzione futura ed imminente. Ma non fu così e nel 1919 il Partito Socialdemocratico era lontano dal voler guidare una rivoluzione. Fu così che i lavoratori di questo quartiere indirono nel marzo 1919 uno sciopero. Queste persone non si limitarono soltanto a scendere in strada, ma presero le armi. Fu così quindi che iniziò la battaglia di marzo. Battaglia che durò una settimana e vide i lavoratori prendere sotto il loro controllo i territori compresi tra Alexanderplatz e Friedrichsfelde e tra Allansberg e Rallé e Gorlitz-Erbanow. È interessante far notare che il quartier generale della rivolta si trovava proprio qua, in Riegerstrasse 29, e dall'altro lato della strada, nella scuola, in Riegerstrasse 83-81, si trovava il lazzaretto degli spartachisti. Gli spartachisti che nel gennaio 1919, guidati dai loro leader Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg, diedero vita alla rivolta spartachista, conclusasi con la repressione nel sangue e soprattutto con il rapimento da parte dei Freikorps dei due leader, che vennero interrogati, torturati e uccisi il 15 gennaio 1919. Successivamente a questo periodo di tumulti, il quartiere rimase un quartiere di sinistra e nel 1920, per le nuove elezioni, l'USPD, che si era allora separato dal Partito Socialdemocratico ed era formato da fondamentalmente comunisti, socialisti e anarchici, prese in tutta Berlino il 38,5%, ma qua in Riegerstrasse si arrivò ad ottenere il 52% e nello specifico nella sede locale a Riegerstrasse 95 venne raggiunto la percentuale del 66%. Ich häng die Arbeit an den Haken. Nach all den Jahren werd ich flüchten. Ab jetzt ess ich Gemüse aus dem Garten und betrink mich mit vergorenen Früchten auf einer saftigen Wiese. Die nackigen Füße, dem Bauch kitzelt die Liebe und ich sing ein Lied über den Frieden. Wenn ich

Ovviamente la resistenza continua e tuttora sono organizzate importanti manifestazioni all'interno del quartiere per dimostrare la propria posizione, il proprio no a questo processo di gentrification che porta un innalzamento dei prezzi delle case ed obbliga coloro che da sempre vivono nel quartiere e che hanno fatto la storia del quartiere a spostarsi in zone più periferiche della città. Durante la manifestazione dello scorso sabato si sono visti molti interventi da parte di cittadini e occupanti e anche tanta musica rap che, come vedremo, è davvero senza frontiere, e da questi vi proponiamo uno degli interventi più importanti. Mit unserem Widerstand können wir bereits konkret Ideen ausprobieren und sinnvolle Alternativen zu dieser Gesellschaft entwickeln und ausprobieren. Con la nostra resistenza possiamo già tentare idee piene di senso, concrete ed alternative a questa società. Una società che non si regoli su relazioni di proprietà e una comunità cittadina che non agisca gli uni contro gli altri. Qui possiamo forse renderci conto di cosa significhi l'organizzazione di vicinato e l'autogoverno. Noi vogliamo più di riforme, di mantenimento sociale del territorio e di freni ai prezzi degli affitti. Noi ci difendiamo dalla organizzata ingiustizia capitalistica di questa città. Impedire gli scomberi qua e là è un'alleanza contro proprietari e regnanti, ma la realtà è purtroppo amara. Ogni giorno, infatti, vengono effettuati mediamente più di 2 scomberi, e se qualcuno di voi o qualcuno che conoscete deve abbandonare la propria abitazione, potete senza alcun problema venire da noi e ci chiuderemo insieme e combatteremo insieme. Noi non abbiamo semplicemente più voglia di proprietà privata, bensì le case appartengono a coloro che ne hanno bisogno. Quindi prendiamo cosa già ci appartiene. Per una città solidale con gli ultimi, grazie mille. Cosa è possibile fare praticamente per sostenere questa protesta? È molto importante continuare ad opporre resistenza dove possiamo. Dobbiamo, assieme alle persone che concretamente sono toccate dalla crisi degli appartamenti e che nel frattempo sono molte, dobbiamo organizzarci come comunità. Dobbiamo fare un altro progetto di come si dovrebbe organizzare la città. Dobbiamo occupare e non lasciarci abbattere dai proprietari e dalle persone a cui appartengono purtroppo le case. E cosa fai tu in concreto? Io cerco di impedire gli sgomberi. Ci chiudiamo nelle case con le persone minacciate di essere sgomberate poco prima che avvenga e cerchiamo di impedirlo. Chiudiamo la porta o cerchiamo semplicemente di impedirlo, dal parlare gentilmente con i proprietari al fare ostruzionismo e semplicemente non far passare la polizia e fare tutto affinché le persone restino dentro. Cosa è possibile fare a livello internazionale? Allora, le nostre battaglie, le città e le case sono tutte molto locali, quindi dobbiamo lottare qui a Berlino con tutti coloro che rischiano di perdere la casa. Tuttavia è molto importante sapere che ci sono compagni in altre nazioni con i quali possiamo lottare assieme. Ad esempio, noi facciamo parte dell'European Action Coalition for the Right of Housing, che è un insieme di gruppi da quasi ogni parte d'Europa che si difendono contro la crisi delle abitazioni. Per noi è importante sapere che la crisi abitativa dilaga in tutta Europa e che le persone hanno semplicemente problemi a trovare una casa da poter pagare. Quindi una rete è importante anche per trovare la motivazione e capire cosa accade in altri paesi. Ma la lotta deve essere purtroppo locale. Non possiamo mobilitarci sempre per ogni azione in ogni paese, ma la solidarietà internazionale è fondamentale per la lotta. Yo, ich bin Lena Stefakta und ich komme aus Berlin. Ich bin LSD und ich wohne auch in Berlin. Mein Name ist Gil von der Band Gypsy Mafia und komme aus Renjan in Serbien. Ich bin Buddy OG von der Band Gypsy Mafia und komme aus Serbien, Renjan. Ja sam čelavi fašista i stetovirao sam Hrista. Na levu ruci Hitlera, na desnoj tri prsta. Imam bejzbol palicu i kuhinski nož. Ja sam pravi Srbin, brate, Šešelj mi je bog. Ja mrzim cigane jer svaki od njih krade. Mrzim pedere pa razbijem gej parade. Mrzim mamu i tatu što se u ratu nisam rodio. Da sam tat bio rođen, sve Hrvate bih ja pobio. Na internetu se kurčim i svima jebe mamu. Ne znam nijednog igrača, al sam vjeran Partizanu. I noću i danju sa ekipom sam u kraju. Pijemo matorce jer previše laju. A na kraju, kada se cela ekipa skupi, pijemo pivu i divljamo kada prođe neka cupi. Iako mi je kara mala, ja sam mačo broj jedan. Imam ogroman biceps, brate, bit ćeš sjeban. Teretana svakog dana, matori. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Volim svoga popa, jednom spavu sam u crkvi. I on mene voli, otkad pušio sam u duki. Al neka, brate, sve to tako mora i treba. Za Srbiju ću da ginem, da ću dupe isto ebra. Srbija Srbima, a ostali ne gidu. Ovo je bela država, a ostali ne ginu. Voli mene kuras, te se ratom vode. Neka bežu u Ameriku, šta će nam ovde? Alleine in der Wohnung mit meinem Flachbildschirm. Ab und zu zum Supermarkt ein bisschen Nachschub holen. Öffne das Glas, saure Gurken. Und mach mir Gedanken über uns und diese anderen, die jetzt bei uns abends landen. Ich hab das Bedürfnis, auf die Straße zu gehen, gegen die, die in größerer Armut hier leben. Ich will nichts wissen über ihre Geschichte und was sie so reden. Ich kenne schon das Ergebnis und ich weiß, dass sie Segen. An meinem Sofa, auf dem ich jeden Abend vor mich hin koma, mich seit 10 Jahren aufreg über Dieter Bohlens Benehmen. Mein Leben ist leer, ich such krampfhaft nach Themen. Seh Krieg als Problem, doch das steht auf einem anderen Blatt. Es war immer schon mein Traum, einmal zur Bundeswehr zu gehen. Und Träume soll man leben, damit meine ich meine eigenen. Ich halte nichts von dieser Gesellschaft, doch würde sterben, um sie zu verteidigen. Ist nicht, dass ich neidisch oder scheiße bin. Ich interessiere mich nur nicht für Probleme, die nicht meine sind. Die Definition von Leitkultur, wie praktisch, ist alles, was ich bin und alles, was du nicht bist. Und die leisen Zweifel, die aufkommen, lasse ich nicht zu, weil sie mich komplett ausnocken. Schlimm, schlimm, was so passiert, ist eine böse Welt. Hab nie dagegen demonstriert, weil es mir das jetzt auffällt. Soziale Problematiken sind Minderheiten schuld. Übertreiben ihren Kult, so wie die Schwulen mit ihrem Arsch ficken. Die Nachrichten lügen. Ich sprech die Wahrheit, lass mich aufwärts und abziehen, bin nur ein mutiger Bürger. Hoću da se kešim, ali ne da jumi mira. Hoću samo parčeraje, da i meni sunce sija. Hoću svega samo malo, do čega mi je stalo. Da nekad mogu reći da mi teško nije palo. Al, majmun ti ne da ne možeš ti kako hoćeš. Ne možeš ti u njegovoj zemlji da mu dolazim kad hoćeš. Da ovdje ladiš, da radiš, da nove nadigaješ. Da zaslužno na kraju dani nesto u džep staviš. Nije ih briga da li dolaziš iz rata. Da možda tamo dakle se već ubijen ti tata. Da možda tamo kući čak i nema se za hleba. Da predsjednik odluči ko je Boga tako nema. Da kao kući si u stvari nigdje nisi. Da šta god da se dešava uvek kriv ti si. Da uvek pandurcima tjeri nisi iste boje. Da nekad radi stvari koje nisu tvoje volje. Malo razmisli kakav život živiš. Da sve što ti radiš drugima je biznis. Da to što sad da činiš možda desi se i tebi. Zato bolje razmisli da li se stvarno želiš. U tvojoj državi te niko nema nadu. Uvek tu su nam debili koji sede nam u vladu. Koji pišaju po nama kada smo samo džupre. Ali ipak trčimo na izbore za debile mudre. Mene vule kura stao, mene misliš. Ja sam samo dokaz, ne ima sradu da popisiš. Dokle ima majk jer ime na papiru. Viće mi je po vladu u jednom majka stilu. Wenn alle reden über Flüchtlingsprobleme und so, ich frage mich die ganze Zeit, wieso? Ich mein, ich bringe sicher ein paar Leute in die Luft, aber im Endeffekt sterben die doch eh da, wo die herkommen. Und der Staat hier muss einfach mal durchgreifen, mehr Militär und die Grenzmauern dicker ziehen. Es sind doch noch genug Teile der Berliner Mauer rum, oder? Sonst kommt der ganze Krieg doch hierher. Ich meine, hier gibt es doch Rechte, aber außerhalb von Deutschland musst du sie erzählen. Und ich weiß nicht, wie ist das gerecht, ha? Wenn alle plötzlich kommen und alle plötzlich fliehen. Die da haben Verbrechen, aber wir hier haben doch die Demokratie. Und ich finde, wer kommt, sollte das auch mal schätzen. Nicht jeder hat so einen Heimplatz auch verdient. Wenn du es nicht checkst, kannst du ja wieder gehen. Keine Dankbarkeit, ich bin entsetzt über das Benehmen. Ich nix verstehen, du hier Deutsch sprechen müssen. Nix Handy, Habibi und Vorarbeit drücken. Hier Arbeit, hier Arbeit ist hart. Dein Körper gehört dir nicht, schneid dir dein Bart. Arbeit ist gut, weil die Alten bald sterben. Und wenn du es versuchst, kann aus dir noch was werden. Ich darf doch gar nicht arbeiten. Ah, ja, ich weiß, wie das ist. Fremd im anderen Land und so. Ich war schon in Male am Strand, aber schmeiß mich dazu. Es wimmelt hier von Vielfalt, sie kommt aus allen Ecken der EU, fördert questo auch, sie wohnt ascoltato era Felix del Movimento per il diritto alla casa tedesco. Avete sentito Lena Steuerfaktor, una rap berlinese prodotta da un altro rapper tapete, che appunto si sono esibiti durante la manifestazione dello scorso sabato. Tanti volti femminili, assieme a Lena Stoffaktor ha cantato anche LSD, che è un'altra rapper della scena della lotta berlinese. E come ultimo gruppo si sono esibiti i Vladalam, che significa cugini in arabo, e appunto un gruppo formato da tre elementi, due maschili e una voce femminile, tutti provenienti dalla Siria. Tutti abitano qua a Berlino da 3 anni e si sono esibiti appunto in strada, suscitando l'entusiasmo del pubblico. Purtroppo non sono riuscita a trovare alcune registrazioni su internet, ma ho registrato alcuni pezzi dal vivo e spero che la qualità, non del tutto perfetta, possa comunque trasmettere la bravura di questi ragazzi. Okay. I skip it for the next track, yobo. Isma, are you ready for some hip hop? I see dead people around me. Why are you sleeping, people? Yeah. Wake you up, rise and shine. We're here to wake you up. Why? Hip hop. I smell something good. التي ترجو حاولت التقاطه فرأيت الحبر ينزف وعشت مما شاهدت حين أبصرت أن قد باك القلم دما لا حبرا وما زال يزرف من ذروة رأسه دمعا ويصو تعني وشأني يكفيني شر مما تكتب هما غما ألما تقبضني دوما لا تترك سخطا حقدا غضبا تدرمني نارا لا تخمن تعني وشأني نشف حبري يا أخي يكفي إني مللت من نقطي ولفظ بيدي الشعري اعتقني اهجرني كفاني دل نعرض عني أمصيري هذا أم قدري في أيدي سيدي حطمني كسرني يسحب عظمي على الأرضي هشمني إرديني قتيلا فما عدت أبغي عيشة سوداء بالسجن حبيس من الخيفي طول الوقت يسير الوقت مستعبدا كالرقي شاهدت وقلت أني هل وست هل أنا الخمر أثرت أم في الحشيش أسرفت عرفت عيناي حتى فما جرى هل أنا جننت وماذا حق ما أرى نظرت للقلم مرة أخرى في هذه الدار أيقنت الحقيقة في أمري ما وقع حضرت القلم وسن تعال إلي لا تخشى فأنا جئت مسالم لا تنعتني بالظالم إني للظلم كاره اخترتك لتكون على هذا العصر شاهد فشاهد كل المجازر وسجل حتى توصل لكل جيل قادم راغب يعرف عنا نحنا وعن فشلنا ما فعل السفهاء منا حتى أنت تذكر وتوصل زوري طريقنا أسوى سجل هذا لا تذهب حبرك ما زال يعمل تعال إلي حتى carries on, motherfuckers. E abbiamo avuto la fortuna di intervistare uno dei componenti nel gruppo. Come vi chiamate e da dove venite? Are called Ulad Al-Am, W-L-A-D. Noi ci chiamiamo Ulad Al-Am, significa i cugini. Il gruppo è cominciato con me e mio cugino. Lui è un rapper, io sono un rapper solista, lui è un rapper solista, quindi abbiamo iniziato qui a Berlino questo progetto. E dopodiché si è aggiunta Jasmine Luiana e questa è la storia. E veniamo dalla Siria. Una bellissima storia di musica senza confini. E cosa volete esprimere attraverso la vostra musica? Like hip hop and rap and mostly it's personal. È rap di pop, quindi è molto personale e riguarda quando stai male puoi metterlo su carta, quando sei felice puoi metterlo su carta. E siccome noi veniamo dalla Siria e la rivoluzione siriana è il motivo principale per cui noi siamo ancora vivi, la nostra musica è soprattutto contro le dittature, contro il potere militare, contro le occupazioni e tutto ciò che sta avvenendo in generale nel Medio Oriente e soprattutto in Siria. E da quanto siete qua a Berlino? Da 3 anni e mezzo. E come siete arrivati qua? Noi abbiamo preso l'aeroplano da Beirut fino ad Hannover. Sono un refugee 5 stelle. I'm a 5 star refugee. E vi piace la vita qui a Berlino? Between choices? Beh, se devi scegliere, sì, è bella. Però non è una nostra scelta quella di essere qua. Noi non proveniamo dall'Inghilterra, dall'Italia o dalla Spagna per iniziare una nuova vita qui a Berlino della serie. Sì, questa città è bella, proviamo. Noi siamo stati obbligati, siamo stati spinti a venire qua. La maggior parte dei siriani arrivati qua non ha neanche idea di dove si trovi. E questo è tutto dalla prima puntata di Onegrenze, e vi ringrazio per l'ascolto e a presto. Geht zu Ende, alles gerappt aus der Traum. Labels werfen Köder, um noch irgendetwas aufzutauen. Fällt langsam auf die Schau, die sind so raus. Wer braucht schon den Glamour des behämmerten Ausverkaufs? Sie träumten immer schon von einer Tour mit Nightlinern. Ich erwähne sie in einer Tour mit Scheißschleimern. Und sie bleiben auf dem Scheißschleimer hängen. Ich bleibe auf, bis ich einschlafe und penne. Unter anderem, um kein Teil mehr ihrer Welt zu bleiben, opferte ich alle meine gut besuchten Facebook-Seiten. Das war einfach, ich bin weg von denen, deren Manager den Traum verfolgen, irgendwann mal richtig Geld zu scheißen. Gangster, Conscious, Zecken, Rap-MCs sind Teil opportunistischer Business-Strategie. Vermarkten die Straße, vermarkten den Widerstand. Ich werd kein Teil der staatstragenden Dienerschaft. Altbekannte Formeln, altbekannte Spiele, altbekannte Ziele. Alle eure Worte stützen ein System, dem Untergang geweiht. Rapper sind keine Verbrecher. Conscious Rapper waren auch schon mal echter. Und Zecken Rapper sind keine Feinde des Staates, sondern Überraschung, lupenreine Demokraten. Sie widern mich an, diese würdelosen Wichte. Machen auf Rebell, aber stören bloß die Fische. Je größer ihre Schritte auf der Karriereleiter, je mehr bieten sie sich an die bürgerliche Mitte. Die bedienen nur Kategorien. Ich bediene nur die Zapfmaschinen. Die halten was geheim, ich halt nur was ein. Die sind innerlich in zwei, ich bin immer, ich verzeiht. Ihr flogt so high, doch der Hype ist vorbei. Und bald wollt ihr zurück und im Untergrundschleim. Aber hier kommt ihr halt nicht mehr einfach so rein. Altbekannte Formeln, altbekannte Spiele, altbekannte Ziele. Alle eure Worte stützen ein System, dem Untergang geweiht. Ihr wartet, die Maschine haltet sie im Betrieb. Ich warte wie der Igel am Ziel, am unteren Ende der Charts, yeah. Charts 4. Da wo das Business nicht Subkultur unterwandert, Bosslos dezentral selber macht unser Standard. Denken, reden und handeln, ein Leben im stetigen Wandel. Das der Lauf der Dinge, dass die Show verschwindet. Erst der Fame und der Rummel, dann das Licht am Ende des Tunnels. Die ziehen einen Haufen Koks, die finden einen Rauch in Duft. Es war von Renus, kannst du nichts kaufen, aber Renus kannst du nicht kaufen. Altbekannte Formel, altbekannte Spiele, altbekannte Ziele. Alle eure Worte stützen ein System, dem Untergang geweiht. Altbekannte Formeln, altbekannte Spiele, altbekannte Ziele. Alle eure Worte stützen ein System, dem Untergang geweiht. Eccoci, siamo tornati in studio. Avete appena finito di ascoltare la prima corrispondenza da Berlino di Giulia, che vogliamo ringraziare per la prima corrispondenza appunto di One Grenze. Siamo felici di ospitarla qua e attendiamo nuove news dalla Germania e da Berlino. L'occasione per salutarci. Vi ricordo il nostro sito che è wombatnoblogs.org, il nostro account Twitter che è twitter.com/radiowombatfi, facebook.com/radiowombatfirenze e la nostra posta che è postawombat@insiberia.net. Mi raccomando, andate sul sito e trovate il podcast. Tra qualche giorno potrete trovare la trasmissione. Vi salutiamo e mandiamo un ultimo pezzo. Ich hab Angst vor Menschen, die Menschlichkeit verlieren. Spießer auf der Straße, die meinen, sie müssten mich erziehen. Die mir Regeln erklären, die sie selber nicht verstehen. Die sie selber nicht gern leben, aber immer schön vertreten. Die nur reden, wenn sie dran sind. Nur laufen, wo sie laufen dürfen. Aus der Reihe tanzen wollen und sich das niemals trauen würden. Menschen, die sich gegenseitig kontrollieren. Und den Bullen in sich drin nicht versuchen zu erschießen. Die wie Fliegen von dem Haufen Scheiße angezogen werden. Und nicht merken, dass er stinkt, sondern ihn auch noch bewerben. Die den Staat darin bestärken, die Befehle zu erteilen. Und sich an Strafen derer, die sie nicht befolgen, aufgeilen. Die verlernt haben zu hinterfragen und nur gehorchen. Und sich selber in der Mitte der Gesellschaft hier verorten. Die die Gesetze supporten, ohne sie zu hinterfragen. Die zu allem Ja sagen und ihre Mitmenschen verraten. Ich fürchte mich vor Leuten, die sich widerstandslos beugen. Die dem System treu sind und ihr Mitgefühl betäuben. Die über allem stehen, die Schultern zucken zum Geschehen. Kritik als Störung wahrnehmen, alles als gegeben hinnehmen. Ich fürchte mich vor Leuten, die sich widerstandslos beugen. Die dem System treu sind und ihr Mitgefühl betäuben. Die über allem stehen, die Schultern zucken zum Geschehen. Kritik als Störung wahrnehmen, alles als gegeben hinnehmen. Ich fürchte mich vor Menschen, die den Ego-Weg gehen. Hindernisse unbeachtet, Ordnungsfetischisten, die die Runde machen. Die drauf geiern, dass bisschen Macht für sie abfällt. Ein Panzer um sich rumbauen, der der Solidarität standhält. Eine Uhr, die nie anhält, die antreibt und anzeigt. Wenn du zurückliegst, der Erfolg bietet den Anreiz. Der vorgibt, nicht zurück oder zur Seite zu blicken und bedingt von nicht erstrebenswerten Zielen einzuknicken. Mir macht es Angst, weil ich das oft erlebe. Und mich das auch, wenn es mich nicht betrifft, ich nur daneben stehe, ein bisschen kälter werden lässt. Und genau das macht mir Angst. Und ich merke, wie ich mich zurückziehe, so gut ich kann. Ich geh raus und such ein bisschen Perspektive. Ich hab Vertrauen, auch wenn ich das Vertrauen in euch verliere. Was ich nie so richtig hatte, ich geh trotzdem nicht ganz auf. Verkriech mich in meine Welt und mach draußen das Beste draus. Ich fürchte mich vor Leuten, die sich widerstandslos beugen. Die dem System treu sind und ihr Mitgefühl betäuben. Die über allem stehen, die Schultern zucken zum Geschehen. Kritik als Störung wahrnehmen, alles als gegeben hinnehmen. Ich fürchte mich vor Leuten, die sich widerstandslos beugen. Die dem System treu sind und ihr Mitgefühl betäuben. Die über allem stehen, die Schultern zucken zum Geschehen. Kritik als Störung wahrnehmen, alles als gegeben hinnehmen. Yeah, yeah, yeah, Lena Störfaktor. Konnexion musikal, die Angst vor den Gedanken verlieren. Mit Unterstützung von Claudito, Blank, Noisy Neighbor, Tina, Jamila, Eva, Tapete, MC Josh, Rebel Diaz, Keys, Lupescu, DJ Fulano, Eggblum, Dirk, Cem, danke an euch alle. Wenn die letzten Zeitzeugen sterben und es egal ist, weil keiner mehr hinhört. Wenn du an Geschichte erinnerst und alle sind empört, weil du störst beim Fahren, Schwenken und Vergessen, weil alles zu anstrengend ist und keiner will sich reinversetzen, weil der Flow nicht Double Time ist, kein Interesse an den Texten gibt, Rap nur noch recyceltes Überbleibsel aus den Resten ist, von der vorletzten Episode, wenn Widerstand aus der Mode ist und ich mich nur noch wiederhole, weil alles ist wie vorher, dann mach ich erst recht weiter mit dem Shit, immer in der Hoffnung, dass nix so bleibt, wie es ist. Dann mach ich erst recht weiter mit dem Shit, geb die Hoffnung nicht auf, dass nix so bleibt, wie es ist. Ich glaube an die Leute, die Haltung haben, sich nicht beugen, die das System sabotieren wollen und ihm nicht treu sind, die sich Menschlichkeit bewahren, alles hinterfragen. Und ich glaube auch daran, dass wir alle das alles in uns tragen.